Meine Zuhörer, der Schwanengesang von Schubert kann nicht als Zyklus gelten wie Die schöne Müllerin oder Die Winterreise. Vielmehr stellte der Verleger Haslinger nach Schuberts Tod die letzten Lieder unter diesem Titel erst zusammen, als, mit Haslingers Worten, letzte Blüten seiner edlen Kraft. Es sind jene Tondichtungen, die er im August 1828, kurz vor seinem Dahinscheiden, geschrieben hat. Man könnte aber indessen von zwei Zyklen sprechen, die im Schwanengesang enthalten sind, mit Gedichten von Rellstab, nämlich im ersten, und mit den sechs Gedichten aus Heinrich Heines Sammlung Heimkehr im zweiten Teil. Blättert man in diesen insgesamt 88 Heine-Gedichten, so fällt Schuberts differenzierender Zugriff auf. Er wählte nämlich nur solche, die einen strengen und eindeutigen Empfindungsgang zeigen und nicht, wie für manche Heine-Dichtung charakteristisch, den anfänglichen tragischen Ernst später ironisch zersetzen, wodurch er freilich, wie wir erst heute bemerken, eher unterstrichen als gemildert wird. Dass aber einem Franz Schubert das, was wir heute romantische Ironie nennen, nicht lag, das sieht man auch daran, dass er den ironisch relativierenden Vorspruch sowie auch das Nachwort Wilhelm Müllers in dem Zyklus Die schöne Müllerin kurzerhand weggelassen hat. Vielleicht noch wichtiger ist Schuberts Redaktion der Reihenfolge der Heine-Gesänge. Bei Heine erscheint sie eher zufällig. Es sind bei ihm die Nummern 8, das Fischermädchen, 14, das Meer erglänzte weit hinaus, 16, am fernen Horizonte, 20, still ist die Nacht, 23, ich stand in dunklen Träumen und 24, ich unglückseliger Atlas. Zugleich mit einer neuen Reihenfolge erfindet Schubert Überschriften, die bei Heine fehlen. Nun wird Der Atlas Nummer 1. Das zweite Lied heißt Ihr Bild, ich stand in dunklen Träumen. Als Nummer 3 folgt Das Fischermädchen, einzig hellere Region dieser düsteren Folge, unwirklich fast, sodass man es mit dem Lied Täuschung aus der Winterreise hat zusammensehen wollen. Am fernen Horizonte, das vierte Lied, erhält als Überschrift Die Stadt. Offenbar erscheint hier Hamburg. Es folgt Am Meer, das Meer erglänzte weit hinaus. Und als sechstes und letztes Lied des Schubertschen Heine-Zyklus, der den Surrealismus vorwegnehmende Text Still ist die Nacht, den Schubert Der Doppelgänger überschrieb. Dass Schubert diese Folge gewissermaßen als Großform schaute, als zyklische Gestalt wollte, wird man nicht beweisen können. Es liegt aber nahe, vor allem wegen des überaus gewichtigen Endgesangs der Doppelgänger und vielleicht auch wegen des wie eine Enklave, eine Art Trio wirkenden Fischermädchens. Hören Sie nun zunächst diesen im Schwanengesang enthaltenen Zyklus aus Heine-Gedichten von Franz Schubert im Zusammenhang. Es singt Ernst Häfliger, am Flügel begleitet von Erik Werber. Die ganze Welt muss ich tragen.

Geselle, was äffst du nach mein liebes Leid, das mich gequält auf dieser Stelle? So das waren die 6 Heine-Lieder, quasi ein Zyklus innerhalb des Schubertschen Schwanengesangs, gesungen von Ernst Häfliger, am Klavier Erik Werber. Wenden wir uns in einer genaueren Analyse heute besonders dem 2. Lied Ihr Bild zu. Das Lied ist sozusagen ein Lehrstück für die Konsequenz gestischer Entwicklung. Von der äußersten Grenze des Rezeptiven, kaum Bewussten, ich stand in dunklen Träumen, entwickelt sich ein gestisches Crescendo, ein Zug zum Spontanen hin bis zum Liedende. Vor aller musikalischen Bewegung muss man sich wohl noch ein längeres Schweigen denken. Aus dem Unisono der beiden Einleitungstakte dann blickt noch Leere. Ein musikalischer Zustand null gleichsam, noch vor irgendeinem Rhythmus, einer Melodie oder Harmonie. Erst mit dem Beginn der Worte, ich stand in dunklen Träumen und starrt ihr Bildnis an, schwebt es wie melodischer Umriss heran, aber immer noch unisono, ohne alle spontane Gefühlskundgabe. Wichtig ist hier eine kleine Schubertsche Korrektur des Heine-Textes. Bei Heine heißt es im Original und starrte ihr Bildnis an. Und Schubert macht aus dem Endungs-E ein Apostroph und starrt ihr Bildnis an. So folgt er in unerbittlicher Konsequenz der reglosen Geste dieses Beginns, die einer Erstarrung so nahe kommt. Rhythmisch tut sich das in der doppelten Punktierung an dieser Stelle kund. Natürlich ist das genau rhythmisch ziemlich schwer zu singen, verträgt jedenfalls kein wohliges Cantabile. So singt Dietrich Fischer-Dieskau mit Gerald Moore am Flügel die Stelle richtig mit scharfer Doppelpunktierung. Hermann Prey mit Leonard Håkansson am Flügel dagegen weicht die Geste auf und zerstört sie damit, dass bei ihm die kurzen Noten bei und starrt ihr Bildnis an viel mehr als Achtel, denn als Sechzehntel erscheinen. Thank you. Das Nachspiel dieser Worte ist zwar Echo aus der Tiefe, aber gleichzeitig setzt sich das gestische Crescendo insgeheim fort, weil nun zum ersten Mal Akkordharmonik hinzutritt, indes die Melodie in der Tiefe verhallt. Auch hier fordert Schubert den scharfen, gespannten Rhythmus im Bass. Alfred Brendel, Begleiter in einer neueren Aufnahme mit Fischer-Dieskau, verhält sich rhythmisch sehr angemessen. Walter Olberts dagegen, Partner von Peter Schreier, dehnt etwas die zweite kurze Note zu weichem, hier nicht recht angemessenen Espressivo. Vielleicht finden meine Hörer, ich beckmessere. Es scheint mir aber, dass solche Verstöße bei so bedeutender Musik schlechthin unverantwortlich zu nennen sind, weil sie eben die sachliche Strenge zerstören, und sei es auch nur momentweise. Die großen Werke sind eben, recht betrachtet, unsere unerbittlichen Lehrer. Wie übermächtig aufsteigende Erinnerung kommt mit den Worten und das geliebte Antlitz heimlich zu leben begann, das Bild nun näher. Aber das B-Dur an dieser Stelle, jähe Verwandlung von B-Moll, darf doch als Tonart bloßen Scheins nur gleichsam konjunktivisch klingen, so wenig real, wie es das Leben auf dem Bilde ja auch ist. Bei Peter Schreier mit Walter Olberts klingt es hier wohl zu real. Und das geliebte Antlitz heimlich zu auch Dietrich Fischer-Dieskaus Geste mit Gerald Moore am Flügel an dieser Stelle steht doch eigentlich nicht ganz im Bann des Traumes. Gerade bei Antlitz und heimlich wirkt es hervortretend espressiv. Und das geliebte Antlitz dagegen entspricht Ernst Häfliger in seiner etwas rascheren Aufnahme mit Erik Werber mehr der hier objektiv geforderten Geste, einfach wegen einer gewissen Zurückhaltung. Das geliebte Antlitz heimlich zu leben begann. Aber wie unendlich schwierig ist es hier, den musikalischen Ausdruck zu treffen. Denn er müsste ja hier eine neue Qualität gewinnen. Das Leben in den Zügen des Bildnisses scheint bedrängender als das Wirkliche und ist doch nur Traum. Die Spannung verdichtet sich im Folgenden zum chimärischen Minenspiel. Im neuen harmonischen Gestur-Licht gewinnen diese Verse ihre ganz und gar unwirkliche und doch so verzehrende Intensität. Thank you. Das waren wieder Häfliger und Werber. Die Pianissimo-Atmosphäre ist dicht und schön. Auch bei Fischer-Dieskau und Brendel. Nur droht bei den Worten wie von Wehmutstränen wiederum der Umschlag aus einem als ob in eine illustrativ unterstrichene wirkliche Situation, wie er bei Häfliger nicht zu hören war. Die Echos in den Nachspielen, jene zwei oktavierten Terzklänge, die Last des innigsten Ausdruck in so winzigen Gebilden, lassen an Schönbergs Worte zu gewissen Stellen Anton Weberns denken. Jeder Seufzer ein Roman. In der Rückmodulation klingen jene Terzrufe aus der Tiefe nach. Im Text stehen hier wiederum überall nur kurze Sechzehntel. Es ist hier eben nur ein Aufblitzen gemeint und kein gemütlicher Kuckucksruf. Einige Pianisten möchte man inständig um genauesten Rhythmus ersuchen, so schlampig verfahren sie. Zum Beispiel David Wilson, der Begleiter Benjamin Luxons, spielt hier behagliche Achtel. Höchst merkwürdig, danach nun die Umwertung der ersten Strophe. Das, was wir das gestische Crescendo des ganzen Liedes genannt haben, jener allmähliche Übergang vom zurückhaltend rezeptiven Ausdruck zu einem spontanen Ausbruch geht weiter, obwohl die zweite Strophe die Musik der ersten wörtlich wiederholt. Zur gleichen Melodie, im gleichen Satz, ja sogar in gleicher Dynamik stehen nun Worte, in denen das Subjekt zum ersten Mal selber sein Inneres öffnet. Auch meine Tränen flossen mir von den Wangen herab. Und das gestische Crescendo vollendet sich zuletzt schneidend in der Erkenntnis und ach, ich kann es nicht glauben, dass ich dich verloren habe. Alles hat sich hier doch geändert. Der Traum vom Leben in der ersten zur Realität des Verlustes in der zweiten Strophe. Sogar die Tonart B-Dur scheint nicht mehr dieselbe wie vorher. In der ersten Strophe war sie traumhafte Aufhellung von B-Moll gewesen. Und das geliebte Antlitz heimlich zu leben begann. In der zweiten Strophe ist dieses B-Dur das Gegenteil. Keine Milderung, sondern äußerste Steigerung des Moll, ein Minus mal Minus sozusagen, Schuberts einzigartige Erfindung eines Dur, das ein Superlativ von Moll ist. Das folgende und vorige Beispiel singt Peter Lorenz, am Klavier Norman Schädler. Und ach, ich kann es nicht glauben, dass ich dich verloren habe. Es ist hier nicht wie in Volksliedern, die zur ersten Textstrophe erfunden sind und den anderen nur bedingt entsprechen können. Vielmehr trifft hier merkwürdigerweise bei Schubert ein und dieselbe musikalische Struktur, gänzlich entgegengesetzte Regionen des Ausdrucks. Und das müsste man eben singen. Die Nachspiele reagieren darauf. Nach der ersten Strophe in sanftem Dur, nach der zweiten in Moll und Forte. In dieser Mollkadenz am Ende wird gleichsam alle spontane Subjektivität jäh zurückgenommen. Das einzige Forte des ganzen Liedes redet die harte objektive Sprache eines So ist es, zieht die Konsequenz des ganzen Prozesses, gleicht einem Urteil, gegen das es keine Berufung gibt. Im Ganzen ein vollkommen kontinuierlicher Prozess, fast hätte ich gesagt, ein Kreislauf des Espressivo. Aber nur wenige Sänger folgen ihm wirklich in strenger Sachlichkeit. Noch ein Wort zum Transponieren einiger der folgenden Lieder. Dass Sänger in ihre Stimmlage aus den Originaltonarten transponieren, das ist unvermeidlich. Und wir wissen zudem, dass Schubert verschiedentlich Transpositionen seiner Lieder gestattet hat. Aber ebenso unvermeidlich geht doch etwas sehr Wesentliches von der ursprünglichen Atmosphäre verloren. Denn Tonarten sind gerade für Schubert im Grunde unvertauschbare Räume. Man braucht sich nur einmal vorzustellen, die letzte B-Dur-Sonate in Ass oder C zu spielen. Sänger tieferer Lagen werden mit Schubert also stets Schwierigkeiten haben, weil er ja fast alles für Tenor konzipierte. Die Aufgabe dieser Sänger wird es sein, etwas von der ursprünglichen tonartlichen Atmosphäre in die neue Tonart hinüber zu retten. Und gewiss gibt es Lieder, die leichter und solche, die schwerer transponierbar sind. Ich möchte diese Sendung, die so sehr ins Einzelne ging, gerne wieder mit einer Gesamtdarstellung abschließen. Wenn ich die Sänger Fischer-Dieskau, Lorenz, Prey, Laxer, Schreier, Häfliger vergleiche, so ist das Zyklische mit am meisten in der Aufnahme von Fischer-Dieskau-Brendel ausgeprägt. Das Zyklische, das würde heißen, die verbindende Idee in diesen sechs Liedern, ist natürlich schwer anzusprechen. Die Anschauung von unerlöster Natur, wie im Atlas, vom Subjekt immer wieder im unauslöslichen Bann des objektiv Verhängten, solche Gedanken halten diese Lieder wohl zusammen. Dazu die rätselhafte Sprache des Meeres, der Heine in dieser Zeit verfallen war. Schubert hat ja das Meer nie gesehen. Zum Abschluss bringen wir die Aufnahme mit Dietrich Fischer-Dieskau und Alfred Brendel. Die Atmosphäre, die von Alfred Brendel am Klavier sehr maßgeblich mitbestimmt wird, ist teilweise geradezu beklemmend. Man denke etwa an den traurigen Takt des Schiffers in die Stadt oder an die Prägnanz beim Ostinato im Doppelgänger. Brendel steht das dreifache Piano ebenso zur Verfügung wie das dreifache Forte, mit allen Nuancen der Übergänge. Dietrich Fischer-Dieskau, dessen bedeutende dramatische Kraft ganz außer Frage steht, überzeugt überall dort, wo er einfach aus der Gesamtgeste eines Liedes singt, wo ihm ein Semplice gelingt. Wo er jedoch einzelne Worte zu illustrieren beginnt, wird es für mich schwierig, so etwa bei »Das unglückselige Weib« oder »Du bleicher Geselle«. Denn dort drängt sich Gestaltung in Anführungsstrichen auf und Selbstvergessenheit weicht der Meisterschaft. Soll denn der Künstler ein Stück souverän gestalten? Oder sollte nicht vielmehr es ihn vollkommen beherrschen und die letzten Reste von Narzissmus tilgen? Hier scheint mir das Ästhetische fast ins Ethische überzugehen. Wir wollen uns in der nächsten Sendung weiter mit diesen einzigartigen Gesängen beschäftigen. Hören Sie nun die sechs Heine-Lieder nochmals, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau mit Alfred Brendel am Klavier. Thank you. alter Schmerzen muss ich tragen, die ganze Welt muss ich tragen. Ich trage Unerträgliches und breche mir das Herz im Leibe. Herz, du hast es ja gewollt. Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich, oder unendlich elend, unendlich elend. Stolzes Herz, und jetzt hab ich woher. Griechen noch einmal leuchtend vom Boden empor. Und zeig mir jene Stelle, wo ich das Liebste verlor. Verziert sich mein Leib, ich sehne es dir vor Sinn. Ich hab das Unglück sehr gemacht. Vergiss Das mich gequält auf dieser Stelle.